So fragen Sie jemanden nach dem Wetter, den Sie duzen. Wie ist das Wetter bei dir? Wie ist das Wetter bei euch? Und so fragen Sie, wenn Sie per Sie sind. Wie ist das Wetter bei Ihnen? Auch im beruflichen Kontext können Sie zu Gesprächsbeginn mit Ihrem Partner oder Kollegen über das Wetter sprechen. Hören Sie den Dialog und die Anweisungen. Formulieren Sie die Sätze nach dem Signal. Danach hören Sie eine Modellantwort. Guten Tag, Frau Santori. Schön, dass Sie bei uns sind. Guten Tag, Herr Huber. Ja, ich wollte ja schon lange einmal persönlich bei Ihnen vorbeikommen. Und Sie haben ja so schönes Wetter hier in Köln. Ein perfekter blauer Himmel. Ja, jetzt wieder. Sagen Sie, dass es die ganze Woche grau und neblig war. Aber die ganze Woche war es grau und neblig. Fragen Sie, wie das Wetter bei Frau Santori in Rom war. Wie war denn das Wetter bei Ihnen in Rom, Frau Santori? Antworten Sie, dass es schön warm war und dass Sie schon Temperaturen bis zu 20 Grad hatten. Ach, bei uns war es schön warm. Wir hatten schon Temperaturen bis zu 20 Grad. Sagen Sie, dass das wunderbar klingt. Das klingt ja wunderbar. Möchten Sie eine Tasse Kaffee?